WDR 5 Doc 5, das Feature. Zu wissen sei es jedem, der es begehrt, dies Stück Papier ist 1000 Kronen wert. Ihm liegt gesichert als gewisses Pfand Unzahl vergrabenen Guts im Kaiserland. Johann Wolfgang von Goethe, Faust, der Tragödie zweiter Teil. John Law ist gleichzeitig Mephisto und Faust. Von Mephisto stammt die grundsätzliche Idee, dass man Papiergeld ausgeben kann, quasi aus dem Nichts. Ein solch Papier an Gold und Perlen statt ist so bequem. Man weiß doch, was man hat. Mephistopheles. Man muss sich auch vorstellen, dass John Law ein sehr großgewachsener, charismatischer, junger Mann war. Also das ist wahrscheinlich ähnlich, wie wenn George Clooney einen Raum betritt. John Law war zu der Überzeugung gelangt, dass wenn die Geldmenge beschränkt wird durch die vorhandene Goldmenge oder Silbermenge, dass das letztlich für die Wirtschaft schädlich ist. Wo fehlt's nicht irgendwo auf dieser Welt? Dem dies, dem das. Hier aber fehlt's an Geld. Noch einmal Faust 2. Wir sind ja in der Realität längst einen Schritt weiter. Geld heute ist eine virtuelle Geschichte. Was ist Geld? Sie haben ein Konto und da haben Sie angeblich 100.000 Euro drauf. Die haben Sie aber nie gesehen. Es war schon wirklich eine der größeren Spekulationsblasen der Geschichten. Spekulative Entwicklungen sind sicher ein Bestandteil eines Finanzsystems. Ich glaube nicht, dass man sie vermeiden kann. Also der Spieler John Law wurde französischer Finanzminister. Das ist eine Tatsache, aber im geschichtlichen Kontext gar nicht so außergewöhnlich. Bill Gates, ein unglaublich erfolgreicher Unternehmer, ja, mit dem habe ich persönlich schon in Las Vegas Poker gespielt. John Law. Erster Investmentbanker oder Glücksritter? Ein Feature von Stefan Jäger mit Marita Knipper. Paris an einem Augusttag des Jahres 1728. Charles-Louis de Secondat, Baron de la Brède et de Montesquieu, trifft letzte Vorbereitungen für eine Reise nach Venedig. Dort will er einen Mann treffen, der 8 Jahre zuvor Frankreich, ja ganz Europa, ins Chaos gestürzt hat. John Law, mit seinem Finanzsystem. Ja, ja, John Law, Erfinder des Papiergeldes. Naja, seine schottischen Landsleute hatten das viel früher. Und die Niederländer noch früher, in Amsterdam, 1609. Banknoten, aus dem Reich der Fantasie. Geld quasi aus dem Nichts. Das kann ja nur schiefgehen. Und dann verschwindet er einfach. Macht sich noch die Taschen voll mit Goldmünzen der französischen Krone. Venedig am selben Tag. John Law kommt zu Ohren, dass Baron de Montesquieu beabsichtigt, ihn hier in seinem Exil zu besuchen. Jener Montesquieu, der ihn noch ein paar Jahre zuvor in seinen persischen Briefen verspottet hat, als Kind des Windgottes Aeolus, der ihn lehrte, die Winde in Schläuche einzuschließen, um sie dann an alle Reisenden zu verkaufen. Was will der von mir? Wohl für Frankreichs Krone meine nicht vorhandenen Schätze konfiszieren? Ha, lächerlich. Die haben mir doch schon alles weggenommen, mein Gold. Undankbar, diese Franzosen! Geben mir die Schuld für das Desaster, weil sie einen Sündenbock brauchen. Wer hat denn ihr Land von den Schulden befreit? Ich. Ich gab ihnen Brot und Arbeit. Mancher wurde so reich, dass sie ihn Millionär nannten. Und dann wollen sie ihr Papiergeld wieder in Gold tauschen. Verrückt, nicht? Papiergeld. Für uns heute selbstverständlich. Für den Menschen des Barock ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang. Für John Law ein Projekt im größten europäischen Nationalstaat seiner Zeit. Für Hilmar Kopper, den ehemaligen Chef der Deutschen Bank, ein gewaltiger Schritt nach vorn. Man löst sich von diesem, wie ich das immer nenne, sehr barbarischen Geschichten wie Goldklumpen sozusagen in der Tasche zu haben oder Silber oder andere Dinge, die relativ selten sind und deswegen einen Preis haben. Und man ersetzt das eben, indem man Geld, sprich Reichtum, Vermögen, auf Papier dokumentieren kann. Viel, viel einfacher. Und befreit die Wirtschaft von den Fesseln der Golddeckung. Das war John Laws Plan. Dass nicht mehr die Goldmenge allein über die Geldmenge entscheidet. dass man Tonnen an Gold horten muss, das mit einem bestimmten Preis bewertet wird, zu dem man dann entsprechend Geldscheine ausgeben kann. Etwa eine Feinunze gleich 1000 Dollar. John Law, ein Geldpolitiker des Barock also, der vor 300 Jahren bereits die Grundprinzipien des modernen Kreditwesens erkannte. So sieht der Wirtschaftsweise Peter Bofinger es, Professor an der Universität Würzburg. John Law hat erkannt, dass man die Geldmenge in einer Volkswirtschaft steuern kann, durch die Geldpolitik, heute durch die Notenbank. Und zu seiner Zeit, als er diese ganzen Prinzipien entwickelt hat, war es ja so, dass die Geldmenge durch die Goldbestände in der Volkswirtschaft bestimmt war. Und je nachdem, wie die Goldmenge sich entwickelt hat, war mehr Geld da, weniger Geld da. Und das hat dann auch zu erheblichen Problemen geführt, weil eben diese Goldmenge nicht zwangsläufig zu dem passte, was die Wirtschaft gebraucht hat. Ausgerechnet der Sohn eines Goldschmieds aus Edinburgh schwingt sich zum Retter Frankreichs auf. Ersetzt so mir nichts, dir nichts, Goldmünzen durch Papier. Unsere Schulden hat er in kurzer Zeit getilgt, aber um welchen Preis? Das ganze Land hat er ruiniert mit seinem Experiment. Gespielt hat er mit uns, wie am Kartentisch. In den Salons, in der feinen Gesellschaft sind ihm die Frauenherzen nur so zugeflogen, diesem Beau-Law, wie sie ihn nannten. Immer elegant gekleidet, im Damastrock und in edler Brüsseler Spitze. Tatsächlich war der Geldtheoretiker und erste Notenbanker John Law ein Frauenheld und Kartenspieler. Er besaß die Begabung, Wahrscheinlichkeiten in Sekundenbruchteilen zu berechnen. Eine Figur wie aus einem Hollywood-Film. Faszinierend für jemanden wie den Schweizer Schriftsteller Claude Couëni, der immer auf der Suche nach Geschichten ist, die sich gut erzählen und in Szene setzen lassen. In Edinburgh gab es natürlich auch diese Spielsalons. Die Spielsalons, das war so der exklusive Club der Adligen und Vermögenden. Da verkehrten auch die schönen Frauen. Und John Law war absolut als junger Mann begeistert von dieser Ambiente. Er spielte die verschiedenen Spiele, Würfelspiele, Kartenspiele, auch Faro. Faro war so eine Art Vorläufer von Roulette. Die Frauen drehen sich um, sie begehren ihn. Er konnte wunderbar parlieren, erzählen. Er war unheimlich elegant und charmant. Ja, das Spiel und die Frauen. Meine Leidenschaft, mein Reiz, mein Genuss. Eine oberflächliche, eitle und verderbte Welt, ja, mag sein. Aber ich wollte ihr nicht widerstehen. Bis ich erkannte, dass die reine Mathematik über das Glück am Spieltisch bestimmt. Da wollte ich verstehen, was ich bis dahin nur intuitiv tat. 1691 verlässt John Law Edinburgh und geht nach London. Gerade mal 20 Jahre ist er da. Sein nicht unbeträchtliches Erbe hat er verspielt, was ihn nicht davon abhält, seinen ausschweifenden Lebensstil fortzusetzen. Er spielt jetzt wissenschaftlich, nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitstheorie. Damit verdient er erneut ein Vermögen. In London entstanden die ersten Versicherungsgesellschaften. Man berechnete also das Risiko, man berechnete eine Wahrscheinlichkeit. Und John Law kam dann zum Schluss, dass er genau das Gleiche machen wollte beim Spiel. Er wollte das Risiko eines Spiels berechnen, die Wahrscheinlichkeit, dass diese oder jene Karte gespielt wurde. Und damit wurde er in London sehr, sehr berühmt. So berühmt, dass man auch in anderen Salons, in anderen Ländern über ihn sprach. John Law ist eine Sensation. Dass jemand in einer derartigen Geschwindigkeit in der Lage ist, Wahrscheinlichkeiten auszurechnen, fasziniert die Menschen. Fasziniert sie bis heute. Tatsächlich ist das eine Fähigkeit, die hier wie dort entscheidet. Am Kartentisch und auf den Finanzmärkten, findet Michael Kainer. 2007 gewinnt Kainer in Las Vegas die World Series im Poker. Es ist ja auch an den Finanzmärkten ein Spiel in Anführungszeichen mit unvollständigen Informationen. Ich habe einzelne Fakten, die analysiere ich und daraus bilde ich einen Wahrscheinlichkeitswert, welches Ereignis eintreffen wird. Der grundsätzliche Unterschied zwischen dem Spieltisch und den Finanzmärkten besteht eigentlich darin, dass ich am Spieltisch viel weniger Informationen benötige, um zu einem Ergebnis zu kommen. John Law hatte beschlossen, das Spiel wissenschaftlich zu betreiben. Nicht wie andere nur zum Spaß, weil sie viel Geld haben. Ein Finanzmathematiker am Kartentisch, der beim beliebten Pharao-Spiel die Schlüsselposition des Bankhalters einnahm. Ein immenser Vorteil, gerade wenn man in der Lage ist, Wahrscheinlichkeiten im Kopf zu berechnen. Das ist wirklich unter einer Sekunde. Ja. Und der Bankvorteil gegenüber dem Spieler beträgt sagenhafte 5% bei diesem Spiel. Wenn ich das mit einem heutigen modernen Casino vergleiche, beim Roulette haben die nur 1,3% Vorteil und mit diesen 5% lässt sich natürlich vorzüglich leben. Glücksspieler und praktizierender Ökonom in einer Person. Für den Ökonomen und Finanzcrash-Propheten Professor Max Otte ist das gar nicht so abwegig. Ich kenne einen amerikanischen Hedgefondsmanager, David Einhorn, der Pokertouren veranstaltet für Charity, also für wohltätige Zwecke. Sie müssen Wahrscheinlichkeiten kalkulieren, sie müssen sich mit ökonomischen Grundprinzipien auskennen. Das müssen sie auch als rationaler Glücksspieler, wenn sie das nicht nur aus Emotionen heraus machen. Und Lowe hatte ja ein System. Das heißt, auch im Glücksspiel müssen sie sehr scharf ökonomisch denken. Spieler und Banker in einer Person. Auch für Hilmar Kopper kein Widerspruch. Ich glaube, ein guter Banker muss einen sechsten Sinn entwickeln für Risikomöglichkeiten. Und da braucht er auch sehr viel Fantasie. Die Wechselbänke stehen sperrig auf. Man honoriert da selbst ein jedes Blatt durch Gold und Silber. Freilich mit Rabatt. Faust 2. Banker zu sein bedeutet, im Risikogeschäft tätig zu sein. Und sie gehen eine Wette ein. Wenn jemand zu ihnen kommt und sagt, kann ich 100.000 Euro haben auf 5 Jahre, und sie geben ihm das, dann sind sie eine Wette eingegangen, nämlich darauf, dass er in der Lage sein wird, das zurückzuzahlen, einschließlich Zinsen. Passiert meistens, aber nicht immer. Ja, das wird dieser Philosoph Montesquieu nie verstehen. Welche Ahnung hat er schon von Mathematik? Vernunft und Leidenschaft, die treffen sich für einen Moment, einen Wimpernschlag, während man die Wahrscheinlichkeit einer Karte berechnet, eine genaue Zahl, kalkuliertes Risiko. Die Menschen, die blieben die Unbekannte in meiner Gleichung. Law ist jetzt 23. Mit Überlegungen zur Geldtheorie macht er noch nicht von sich reden, wohl aber mit seinen Amouren und der Leidenschaft für das Kartenspiel. Sein wissenschaftlicher Ansatz, den er dabei verfolgt, ist über die Maßen erfolgreich. Dank dieser Strategie gewinnt er ständig, wird zum Multimillionär. Das beschert ihm unter den Adligen viele Neider. Der junge Wilson, das war ein sehr vermögender Adliger und man wusste nicht, woher er sein Geld hat. Der hat John Law herausgefordert wegen einer Dame. John Law hat überhaupt keine Lust, sich zu duellieren. Er hatte andere Pläne, aber hätte er dieses Duell abgelehnt, wäre er gesellschaftlich erledigt gewesen. Nahm er dieses Duell an, nahm er in Kauf, dass er gehängt wurde. Aber er wusste, dass man seit 20 Jahren nicht mehr gehängt worden war, also nahm er dieses Duell an und nach einer oder zwei Sekunden war Wilson bereits tot. Das hat wahrscheinlich selbst John Law überrascht. John Law wird am 9. April 1694 sofort verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Rasch gibt es ein Urteil. Er soll gehängt werden. Aber Law hat einflussreiche und vermögende Freunde. Die unspektakuläre Flucht aus dem Kerker, vorbei an sich schlafend stellenden Wächtern, geschieht mit Billigung höchster englischer Regierungskreise. Law verschwindet aufs europäische Festland. Montesquieu, das ist auch so einer dieser französischen Parvenus. Ich möchte mal wissen, wie er durch Paris stolzierte, als Diebstahl, Raub und Mord das tägliche Leben prägten. Wie mag ihm wohl Ludwigs bankrottes Land gefallen haben? Ich meine, allein die Zinstilgung verschlang doch fast das gesamte Staatseinkommen, nicht wahr? Ludwig XIV. Hat mit seinen Kriegen und mit seiner Prunksucht am Hof von Versailles Frankreich ruiniert. Ein Land, das schon auf ein Wunder von außen hoffen musste, meint Paul G. Schmidt, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Frankfurt School of Finance. Ludwig XIV. Hatte die Staatsverschuldung in schwindelnde Höhe getrieben, sodass zum Schluss etwa 60% der gesamten Staatseinnahmen für den Zinsendienst alleine aufgebracht werden mussten. Also de facto war Frankreich zu diesem Zeitpunkt bankrott. Der französische Staat war pleite. Gleichzeitig versank das Land in Arbeitslosigkeit und Elend. Man schätzt, dass etwa die Hälfte der Bevölkerung direkt oder indirekt von Massenarbeitslosigkeit betroffen war. Ja, dass in einem einzigen Winter 30.000 Menschen starben. Davon habe ich wohl auch gehört. Aber so bankrott wie heute war Frankreich bestimmt nicht. Dieser Law glaubt wahrscheinlich immer noch, alles sei geschehen, nur weil es nicht genügend Goldmünzen gab. Eine Begründung braucht er für sein feines Experiment mit dem Papiergeld. Faust 2, der Kanzler. Zu wissen sei es jedem, der es begehrt, dieses Stück Papier ist 1000 Kronen wert. Ihm liegt gesichert als gewisses Pfand Unzahl vergrabenen Guts im Kaiserland. Nun ist gesorgt, damit der reiche Schatz sogleich gehoben diene zum Ersatz. Tagebuchschreiber berichten, dass Kinder wie Schafe auf den Weiden knieten und grasten wie Tiere. Das muss ganz schrecklich gewesen sein. Die Kriminalität explodierte. Die Menschen mussten sich verbarrikadieren in ihren Häusern, damit sie nachts nicht überfallen wurden. Das muss wirklich grauenhaft gewesen sein. Wenn jemand ein wenig krank wurde, eine kleine Erkältung, konnte das blitzschnell eine Lungenentzündung geben, die zum Tod führte. John Law muss das sehr beeindruckt haben, erzählt der Schweizer Schriftsteller Claude Guéni. Die Wirtschaft war ruiniert. Der Handel lag brach, weil die Leute ja keine Münzen mehr hatten oder fast keine Münzen mehr. John Law entwickelte dann ein Konzept, um diese Misere zu beseitigen. Ein Konzept, das einem richtigen Prinzip folgt, indem der Staat Geld druckt, für das es erstmal keinen Gegenwert gibt, um in schwierigen Zeiten die Wirtschaft anzukurbeln. Der Ökonom Paul G. Schmidt. John Law wollte am Anfang gar nicht mal Geld aus dem Nichts schöpfen, sondern das Interessante ist ja, dass sein eigener ursprünglicher Plan war für die Neugründung einer Bank of Scotland. Und diese Neugründung der Bank of Scotland sollte eine Bodenbank sein. Das heißt also, die umlaufende Geldmenge sollte gedeckt werden durch den Wert des schottischen Bodens. Er ist ja später von dieser Überlegung in Frankreich abgekommen und sah jetzt gar keine Notwendigkeit mehr, die umlaufende Geldmenge zu decken. Das ist ja auch das Faustsche Modell. Goethe hat auch gesagt, das wird gedeckt durch den Boden und die Schätze, die in ihm verborgen sind. Ja, das kann man so sehen. Was ist die Deckung eigentlich für unser Geld? Ich glaube, es ist die Fähigkeit des Staates, Erträge zu generieren. So stempelten wir gleich die ganze Reihe. 10, 30, 50, 100 sind parat. Ihr denkt euch nicht, wie wohl's dem Volke tat. Und meinen Leuten gilt's für gutes Gold? Dem Heer, dem Hofe, genügt's zu vollem Sold? Faust, der Tragödie zweiter Teil. Das Faustsche Modell der Papiergeldschöpfung. Mephisto und Faust schlagen dem Kaiser vor, Papiergeld ausgeben zu lassen, als Ausweg aus der Staatsverschuldung. John Law, Inspirationsquelle für Goethe? Historisches Vorbild ganz sicher. Davon ist Hans-Christoph Binswanger überzeugt. Der emeritierte Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen ist Doktorvater von Josef Ackermann. Bis Mai 2012 Chef der Deutschen Bank. Es geht ja darum, dass der Staat seine Schulden ledig wird im ersten Akt vom zweiten Teil Faust. John Law liegt auch sicher im Hintergrund dieser Überlegungen von Goethe. Es ist ja auch interessant, dass wo das Geldschöpfungsprojekt Papiergeldschöpfungsprojekt vorliegt. Da gibt es ein Geflüster in der Gesellschaft um den Kaiser herum. Und dann fragt einer, was steckt dahinter? Und dann sagt einer, ein Projekt. Also genau das, was dann John Law realisiert hat, ein Projekt, wie es auch damals hieß. Projekt? Alchemie nenne ich das. Hat nicht sogar der Regent sämtliche Hofalchemisten entlassen, nachdem er den ehrenwerten Herrn Law in Dienst gestellt hatte? Abstrus die Begründung. Er habe jetzt eine bessere und sichere Methode entdeckt, zu Geld zu kommen. Geldschöpfung aus dem Nichts. Das ist eigentlich die Magie, nicht? Wenn man heute betrachtet, wie Geld geschöpft wird. Nicht? Also wird im Wesentlichen wird Geld heute geschöpft, indem wir Banken, Geschäftsbanken, Kredite geben. Und Kredite geben sie in Form bei Guthaben auf der Bank. Nicht? Das heißt, wird auf der Passivseite der Bank gebucht. Das sind sogenannte Sichteinlagen oder auf den Girokonten. Und die Bank hat auf der Aktivseite einen Kredit, den sie gegeben hat. So funktioniert unsere moderne Wirtschaft, durch Kreditschöpfung. Aber deren Magie braucht damals wie heute Grenzen, weiß Professor Peter Bofinger, Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung. Ja, wichtig ist jetzt, dass die Kreditentwicklung, die ja auch ziemlich eng verbunden ist mit der Geldmengenentwicklung, dass die eben nicht den Kontakt zur realen Wirtschaftstätigkeit verliert, dass man also die Geldmengenentwicklung im Gleichschritt mit dem realen Wachstum der Wirtschaft laufen lässt. Da seht, Papier, ist das wohl Geldes wert? Faust 2, der Narr. Und wenn man das nicht macht, dann kommt man das Magische, wenn also die Geldmenge deutlich stärker wächst, weil einfach viel mehr Kredite vergeben werden, den Leuten viel mehr Kaufmöglichkeiten gegeben werden, als Güter da sind, dann treibt man die Wirtschaft in die Inflation. Es ist ja vielleicht dann auch noch die Vorstellung, dass hinter dieser Geldschöpfung, wie man ja auch heute sagt, Schöpfung, eine Anspielung auf die Weltschöpfung ist von dem lieben Gott, nicht, der sagt, es werde Licht und es ward Licht, und so die Idee auch, es werde Geld und es ward Geld. Nicht? Das ist so eine Idee von Mephisto, nicht, auch Gott gleich zu sein in gewissem Sinne. Ich hatte das Geheimnis des Steins der Weisen gelüftet, wie man Gold aus Papier schöpft. Aber was hat es mir gebracht? Seit bald 9 Jahren lebe ich ohne Frau und Tochter. Nur meinen Sohn haben sie mir gelassen. Was immer er von mir will, das wird mir Montesquieu beantworten müssen. Was die Franzosen mit Catherine und Kate machen. Das ist die Katrin Gnolli, das ist eine verheiratete Katholikin. Sie wird vom Duc de Saint-Simon, der berühmteste Tagebuchschreiber von Paris ist, als arrogant, hochnäsig und unnahbar beschrieben. Das muss natürlich John Low wahnsinnig gereizt haben, denn er war es sich ja gewohnt, dass alle Frauen ihm einfach so zufliegen. Und jetzt hatte er aus seiner Sicht eine etwas störrische Frau, die sich sehr kostbar gab. Ja. Aber es hat gut funktioniert zwischen John Low und Katrin Gnolli. Beide waren sehr ehrgeizig. Paris 1702. John Law ist 31, als er sich in die Engländerin Catherine verliebt, die eigentlich Seigneur heißt, weil sie mit einem französischen Adligen verheiratet ist. Das Paar wird 2 Kinder haben, William und Kate. Es war so eine Amour-Fou. Etwas, was noch nicht so häufig vorkam in der damaligen Zeit. Denn auch wenn man Sex hatte zusammen, mussten nicht unbedingt Gefühle mitspielen. Die Franzosen sagten, fais le bien, das heißt, mach es gut. Also Sex war für die damalige Zeit auch eine sportliche Betätigung. John Low ging also außer Landes mit der Katrin Gnolli. Er ging nach Amsterdam, lernte dort vertieft das Bankwesen. Er ging nach Venedig und blieb dort eine Zeit lang. So macht das eben ein Hasardeur und Schaumschläger. Reist mit seiner Konkubine quer durch Europa, guckt sich hier und dort etwas ab, formuliert hochtrabende ökonomische Schriften und nebenbei erleichtert er die noblen Herren, die sich am Spieltisch um ihn scharen und sich noch geehrt fühlen, wenn er sie ausnimmt. Prächtig? Ja, er hat ja so ein Buch, Money and Trade, das 1705 erschienen ist, bereits eigentlich den ganzen Plan dargelegt. Er hat es ursprünglich der schottischen Regierung unterbreitet, aber die schottische Regierung wollte davon nichts wissen, es war ihnen suspekt. Und er hat sich dann zurückgezogen, hat aber allen möglichen Potentaten seine Projekte unterbreitet. Das war ja ein Jahrhundert der Projekte, das 18. Jahrhundert, und die Projektmacher hatten nur eine Begierde, nämlich zu sehen, wie ihr Projekt realisiert würde. Es ging gar nicht so sehr um das Geld, das sie dabei verdienen könnten, sondern die Verwirklichung ihrer Projekte. Das war ihre Sehnsucht. Auch sonst kann man natürlich den Bankier John Low nicht mit dem heutigen Bankier vergleichen. Der heutige Bankier kann ja mit fremdem Geld spekulieren ohne Risiko und kann dann seinen privaten Bonus verbessern. Aber ein John Low, der hat immer mit seinem privaten Vermögen gearbeitet. Er hat also das volle Risiko auch auf sich genommen. Nicht nur das Risiko eingegangen mit dem Geld anderer Leute. Faust 2, Mephistopheles. Ein solch Papier an Gold und Perlen statt ist so bequem. Man weiß doch, was man hat. Der Wirtschaftshistoriker Paul G. Schmidt von der Frankfurt School of Finance erkennt bei Law sogar den Wunsch, der Menschheit etwas Großes schenken zu wollen. John Law versuchte, in die Fußstapfen von Naturwissenschaftlern zu treten, von Medizinern zu treten, von Mathematikern und Physikern zu treten. Und er versuchte auf seine Weise, mathematisches, formales Wissen auf die damals entstehende Wirtschaftswissenschaft zu übertragen und für die Menschheit fruchtbar zu machen. Ich glaube, er hat sehr gut verstanden, dass Geld und Kredit eine Frage des Vertrauens ist. Wenn die Menschen an etwas glauben, nämlich auch an ein Stück Papier, wo auf dem steht, dieses ist so und so viel wert, wenn dieser Glaube da ist und die Glaubwürdigkeit da ist, dann gilt das. Ja, es geht um Vertrauen. Immer. Aber das wollten die Franzosen einfach nicht verstehen. Wollten mir einfach keine Audienz beim König gewähren, trotz größter Not. Hat Ludwig denn wirklich nicht gewusst, wie es um seine Staatsfinanzen bestellt war? Dabei hatte ich die Lösung für Frankreichs Probleme. Er hat ja mehrere Eingaben gemacht, 1713, 1714, 1715 erneut. Jedes Mal ist er abgewiesen worden. Doch Law bleibt hartnäckig. Ein bei Spielertypen durchgängiger Wesenszug, meint Pokerweltmeister Michael Keiner. Ich denke, Spieler sind schon, wenn sie langfristig überlegen, dauerhafte Optimisten. Also sie haben eher eine positive Lebensvision vor sich und vertrauen deswegen natürlich auch auf einen für sie positiven Ausgang, einen positiven Lebensweg. Was sie lernen müssen in dem Bereich, ist eben auch mit Niederlagen umzugehen. Das heißt, wenn es mal längere Zeit nicht so gut läuft, trotzdem diese positive Vision der Zukunft zu behalten. Er hat am Ende den Zugang zum Hof erst bekommen nach dem Tode Ludwigs XIV., weil er mit dem Regenten Philipp von Orléans bereits ein gutes Einvernehmen hatte. Die waren übrigens gemeinsam Glücksspieler und haben mehrfach schon zusammen gespielt. Und dadurch erhielt er den Zugang zum Hof. Ludwig XIV. Stirbt am 1. September 1715 in Versailles an Wundbrand. Durch mysteriöse Umstände sind die vier unmittelbaren Thronfolger des Sonnenkönigs ebenfalls verstorben. Ludwig XV. Aber ist noch zu jung, sodass sein Vormund, Philipp, der Herzog von Orléans, vorübergehend die Regentschaft übernimmt. Da haben sich zwei gefunden. Philipp, Neffe des Königs, Sohn der Charlotte von der Pfalz. Weiberheld und Glücksspieler. Wieder Herr Law. Das muss man sich vorstellen. In Frankreichs größter Not, den Staatsbankrott vor Augen, übernimmt er die Regierungsgeschäfte. So einer findet die Idee Geld aus dem Nichts natürlich bestechend. Der Prinz von Orléans war sehr geldgierig. Er hatte gar keine Absicht, die Schulden von Ludwig XIV. Zurückzuzahlen, sondern suchte eben weitere Geldquellen. Und da ist er darauf gekommen, dass von Law vielleicht doch den richtigen Weg für neue Geldschöpfung habe und hat ihn deswegen geholt. Duc d'Orléans liebt nicht nur das Spiel und die Frauen, er liebt auch die Wissenschaft. Und er lädt Chemiker aus allen Ländern zu sich ein in seinen privaten Salon und lässt Experimente vorführen zur Belustigung seiner Gäste. Als Beispiel macht er bereits Experimente mit Elektrizität, die Leute faszinieren. Und ein John Law fasziniert ihn natürlich ebenfalls. Er hat erkannt, dass die Geldschöpfung aus Papier macht Geld eigentlich eine Fortsetzung der Alchemie ist mit anderen Mitteln, wie man früher gedacht hat, man könne aus Blei Gold machen. Und nun diese neue Erkenntnis, man kann aus Papier Geld machen. Philipp! Ja, ja. Ich kenne ihn aus dem Salon von Madame, wie hieß sie noch gleich? Egal. Hinter der Comédie Française war das. Tja, und jetzt vertraut er mir Frankreichs Staatsfinanzen an. Mir. Dem schottischen Schaumschläger. Natürlich kann ich so jemandem Staatsfinanzen anvertrauen. Für den Außenstehenden hat das Spielen so mit Zocken und mit sehr extremen Schwankungen und mit Lebensunverantwortlichkeiten zu tun. Aber wenn ich ein Spiel über Jahre, Jahrzehnte erfolgreich betreibe, ist wie gesagt die Analyse die Grundvoraussetzung für diesen Erfolgsweg. Und wer gut analysieren kann und sich daraus eine Meinung bilden kann, der kann auch gut Staatsfinanzen verwalten, der kann auch Verantwortung für andere übernehmen. Musik. Im Mai 1716 darf John Law endlich starten. Der Herzog von Orléans erlaubt ihm die Gründung der Banque Générale, allerdings nur privat, ohne Beteiligung der Krone. John Law beginnt sein Projekt mit eigenem Geld. Ein wichtiger Schritt nach vorn ist das königliche Dekret von 1717. Demnach müssen jetzt alle Steuern mit Geldnoten der Banque Générale beglichen werden. John Law hat ja argumentiert, dass man durch Ausgabe von Geldnoten, die allein durch Vertrauen in den Emittenten gedeckt sind, die Wirtschaft beleben kann, weil dann nämlich die Zirkulation, wie bei der Blutzirkulation in der Wirtschaft, sich beleben kann. Das war eine revolutionäre Idee, weil vorher in der Tat Geld gleich Gold oder Silber oder Kupfer war. Und das heißt, der Geldumlauf konnte nur mit dem Edelmetallumlauf steigen. Und das heißt, der Geldumlauf war gebunden an physische Güter. Und diese Idee, dass man auch durch die Belebung des Geldkreislaufs die Wirtschaft beleben kann, die war wirklich revolutionär. Je mehr Geld in Umlauf kommt, desto mehr Waren können produziert werden und die Geldverleiher können nicht mehr so hohe Zinsen verlangen. Klar. Ich war mir sicher, dass es funktioniert. Mit Vertrauen. Dafür hat der Dück gesorgt. Schließlich ist er selbst vor meiner Bank mit der Kutsche vorgefahren und hat seinen Goldschatz für alle sichtbar in Papiergeld umgetauscht. Ein ganz wichtiger Beweis von Vertrauen. Ohne Vertrauen läuft kein Bankgeschäft. Der langjährige Chef der Deutschen Bank, Hilmar Kopper, wird nicht müde, das zu betonen. Geld ist ja diese komische Geschichte. Das kann man haben, man kann es auch schulden. Grundstücke kann man nur haben, man kann keine Grundstücke schulden. Oder Autos oder sonst was. Aber Geld gibt es nach beiden Seiten und beide Seiten brauchen ein Vertrauen. Papiergeld ist ja eigentlich nur ein Symbol des Vertrauens und darauf funktioniert unser komplettes Währungssystem weltweit auf Vertrauen. Das heißt, dass dieses Papiergeld wirklich von meinem Gegenüber akzeptiert wird und ich die entsprechende Gegenleistung dafür bekomme. Und das ist eigentlich dieser Geniestreich John Laws. Vertrauen, Vertrauen, das soll alles sein. Schulden tilgen mit nichts als nur Vertrauen. Und wenn es nicht funktioniert, dann hat man sich halt nicht vertraut. Bah! Laws Papiergeld fasst heute jedenfalls kein Franzose mehr an. Was bei John Law ja nun anders war, als wir das heute haben, ist das Geld, das von seiner Bank ausgegeben wurde, das war ja weiterhin in Gold einlöslich. Eine Zeit lang ging das auch gut. Aber John Law hatte immer nur einen Teil des von ihm ausgegebenen Geldes durch Gold gedeckt. Das Problem war nur, dass Frankreich ja tatsächlich insolvent war, das heißt, dass das Land überschuldet war. Und dass da zwei Dinge zusammenkamen. Auf der einen Seite durchaus die positive Wirkung der Gründung einer Bank mit Geldnoten, auf der anderen Seite de facto ein immer noch insolventer Staat. Faust 2. Das ist ein Schalk, der es wohl versteht. Er lügt sich ein, solange es geht. Ich weiß schon, was dahinter steckt. Und was denn weiter? Ein Projekt. Laws Projekt, sein System, ist noch nicht komplett. Im Dezember 1718 kauft der Regent mit einem Kredit John Laws sämtliche Aktien der Banque Générale und macht aus ihr die Banque Royale, Frankreichs erste Zentralbank. John Law wird ihr Präsident. Der finanzpolitische Trick war, dass die Bank durch Staatsanleihen kapitalisiert wurde, durch Staatsanleihen, die am Markt eigentlich nicht mehr handelbar waren oder nur zu einem großen Abschlag, weil der Staat fast bankrott war. Aber diese Anleihen wurden zum vollen Wert in die Bank eingelegt und das war der finanzpolitische Trick, der auch natürlich den Regenten freute, aber der nicht unbedingt dann in die richtige Richtung wies. Mein Ziel war es, den Staat von seiner Schuldenlast zu befreien. Ich hatte ein System, le système, aus mehreren Teilen. Der Teil war eben die Gründung der Emissionsbank, die eben Papiergeld ausgegeben hat. Der zweite Teil war die Kredite der Staates, die nichts mehr wert waren, aber man konnte mit diesen Krediten eben dann Aktien kaufen, mit diesen Gläubigerpapieren. Und Aktien von was? Von Gesellschaften, die er gegründet hat. Das war die Mississippi-Kompanie. Aktien der Compagnie des Indes. Mon Dieu. Nur ein Versprechen. Auf Gold aus dem Sumpfland Louisiana. Der Garten Eden mit der Hauptstadt New Orleans. Und der Name? Natürlich nur, um dem eitlen Philipp von Orléans zu schmeicheln. Hier beginnt es langsam zu kippen mit dem John Law. Hier kommt plötzlich wieder der risikofreudige Spieler. Mit einem dubiosen Plan. Handelsgeschäfte auf anderen Kontinenten, in Asien, Afrika und Amerika, sollten seine Bank alimentieren. Über Gesellschaften etwa in Louisiana und Indien. Sie müssen sich vorstellen, dass das Königshaus damals etwa 60% der gesamten Staatseinnahmen eines Kalenderjahres nur für den Zinsendienst aufbringen musste. Und es gelang ihm, diese Staatsschuld zu beseitigen, indem er die Bevölkerung animierte, Aktien seiner Compagnie des Arts zu kaufen, und die konnten bezahlt werden mit alten Staatsanleihen. Die Idee als solches ist durchaus nicht von der Hand zu weisen. Law hat ja gesagt, dass man Geld durch Sachvermögen decken kann. Nur wusste natürlich niemand, wie viel der Mississippi wirklich wert war, also die Territorien westlich des Mississippi, die ja Frankreich gehörten. Das heißt, hier kommt das spekulative Element sehr stark hinein. Mit Staatsschuldtiteln Aktien kaufen. Ich nenne das Frevel. John Law ist jetzt, wenn nicht politisch, aber doch wirtschaftlich gesehen, der mächtigste und reichste Mensch der Welt. Präsident der Banque Royale. Präsident der Mississippi-Gesellschaft. Ihm gehört ein Drittel der heutigen Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist so, als wäre er heute gleichzeitig Vorstandsvorsitzender der 500 größten Unternehmen weltweit, Präsident der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank Federal Reserve. Also alles in einer Person. Wie gigantisch diese Leistung von John Law war, sehen wir daran, als wäre es gelungen, innerhalb von 2 Jahren die Staatsschuldenprobleme Griechenlands zu lösen. Alle hatten wieder Arbeit. Jeder würdigte meine Leistung. Ich war ebenbürtig jedem König in Europa. Die Edlen wollten meine Kinder, Kate und William, mit den ihrigen verheiraten. Ja, weiß er das auch? Der ach so belesene Baron de Montesquieu, wissen Sie was? Der Gedanke an sein baldiges Erscheinen erregt mich so sehr, dass ich mich schon wieder drauf freue. L'État, c'est moi, sagte Louis. Ja, der Staat bin ich. Aber der Herr Law hätte sagen können, ich bin die Wirtschaft, l'économie, c'est moi. Mägde und Diener macht er zu Millionären. All das ja. Nur, zu welchem Preis? Eine gigantische Blase hat er ausgelöst mit seinen Einfällen. Frankreich und besonders Paris war in der Zeit beherrscht durch Spekulation und Überoptimismus. Die Menschen begannen zu investieren, die Menschen begannen Güter zu kaufen, die Menschen begannen zu spekulieren an der Börse. Tag und Nacht war das Geschrei beim Aktienhandel in dem Viertel zu hören. Die Anwohner waren empört darüber und beschwerten sich. Man konnte auch keinen Tisch hinstellen, um Papiere zu unterzeichnen. Und da hat ein Buckliger echt Geld gemacht damit, dass er sich als Tisch angeboten hat. Auf dem Rücken hat man dann die Papiere unterschrieben. Über wenige Monate waren die Menschen vom Börsenfieber gepackt. Die Menschen waren alle spekulationssüchtig, es war wirklich wie eine Droge. Und alle wollten die Papiere kaufen, die fliegen ins fast unendliche. Das ist ähnlich wie heute der Warren Buffett. Wenn der sich beteiligt an einer Firma, dann denken die Leute, der Mann ist ja Milliardär, der ist nicht dumm, also kaufe ich auch Aktien von diesem Unternehmen. Es ist die Gier. Es ist die Gier der Anleger. Es ist meistens nicht die Gier derjenigen, die Geld verleihen oder was. Nein, nein, die Anleger wollen immer mehr haben. Es ist eine völlig normale, das Wort ist eigentlich unangemessen, es ist eine völlig normale menschliche Regung. Ist es meine Schuld, dass ich die Menschen auf den Geschmack gebracht habe? Klar doch. Wahrscheinlich wird er sich herausreden mit der menschlichen Natur. Diese Naivität. Wäre er nur etwas gebildet und belesen, wüsste er, dass die meisten dem Herdentrieb folgen. Menschen wollen Rendite und nach Möglichkeit eine hohe. Mindestens so hoch wie die anderen, die sie kennen. Sonst halten sie sich für dümmer. Das ist die Geschichte, die immer wieder diese Blasenwirkung hervortreibt. Die moderne verhaltenswissenschaftliche Finanzforschung in den letzten 20, 30 Jahren hat eben gezeigt, dass unsere Finanzentscheidungen sehr stark von ganz archaischen Verhaltensmustern, zum Teil noch aus der Zeit der Reptilien, also aus dem Stammhirn, gesteuert werden. Gier, Furcht, Fressen, gefressen werden, das sind so die Motive, die tatsächlich bei jedem Einzelnen von uns, auch bei professionellen Anlegern, sehr potent sind. Das wird das Erste sein, was ich ihm in Venedig sagen werde. Law, Sie haben Unglück über die Menschen und das Land gebracht. Der Aktienkurs stieg innerhalb von wenigen Monaten von etwa 500 auf am Ende 10.000 Livres. Es ist überliefert, dass junge Damen ihn bestürmen in seinem Büro, dass er ihnen Aktien verkauft. Und er sagt, nein, lasst mich in Ruhe, ich muss jetzt pinkeln gehen. Und die Damen sagen, wenn sie pinkeln müssen, tun sie es jetzt, Sir, aber bitte verkaufen Sie uns Aktien. Das ist auch überliefert von der Charlotte von der Pfalz, die dieses Ereignis in ihre Tagebücher schreibt. John Law, der das Vertrauen des Regenten hatte, wurde wirklich zum Heilsbringer. Also die Graf, Gräfen, Gräfinnen, die Adligen, auch Bürgerliche versprachen sich von ihm, dass er sie reich machte. Er war der Mann, der Frankreich wieder nach oben geholfen hat. Trotz seiner zweifelhaften Vergangenheit. Es wird berichtet, dass der Schotte selbst dabei immer bescheiden geblieben ist. Mein Vergnügen bestand darin, diese bornierten Höflinge warten zu lassen. Oft stundenlang. Was haben die nicht alles versucht, um meine Gunst zu erwerben, um günstig an Aktien zu gelangen? Inszenieren Unfälle mit der Kutsche vor meinem Palais. Oh, dann ist Madame degoutiert, als sie in der Oper ihrer Köchin begegnet. Die trägt jetzt auch ein Collier aus Diamanten. Diese Millionär. Dieser Glücksspieler hat diesen Menschen beigebracht, dass man nicht mehr in Lohn und Brot stehen muss und seinem Herrn gehorcht. Aktien kaufen auf Kredit im Büro d'Achat von Monsieur Law. Wie töricht! Jeder kann reich werden. Welche Anmaßung! Er hatte sie da, wo er sie haben wollte. Er brauchte keinen Kartentisch für sein Spiel. Er hatte jetzt die Banque Royale und die Mississippi Company. Das Spekulationsfieber, das John Law ausgelöst hatte, hat ganz offensichtlich auch die französische Gesellschaft aufgemischt, weil jetzt auch Nichtadlige urplötzlich und für kurze Zeit reich wurden. Ich kann mir vorstellen, dass durch diese Durcheinanderwirbelung der Verhältnisse, sowohl gesellschaftlich als auch ökonomisch, ein gewisses Bewusstsein gewachsen ist, dass die Gottgegebenheit und die Natürlichkeit der Stände vielleicht doch nicht so gottgegeben ist, wie man immer gesagt hat. Im Dezember 1719 erreichen die Aktien der Mississippi Company ihren Höchststand, obwohl keiner weiß, was das Land in Übersee wirklich wert ist. Das System John Laws bekommt Risse. Das erste Ereignis ist die galoppierende Inflation. Er begreift nicht, wieso jetzt plötzlich diese Inflation in diesem Maße entsteht. 25% Preissteigerung in einem Monat. Und dann stellt John Law fest, dass der Herzog von Orléans permanent Papiergeld hat drucken lassen und damit das Land überschwemmt hat. Es wurde immer weniger wert. Wie immer ist es der Erste, der den Sachen nicht traut. Es war also ein Adliger, der sich schlecht behandelt fühlte bei der Emission bestimmter Aktien, der dann auf einmal mit mehreren Kutschen voller Geld vor der Banque Royale stand und gesagt hat, bitte löst mir dieses Geld ein. Der 5. März 1720 ist der Stichtag, an dem sich alles ins Unglück verkehrt. Der Wendepunkt. An diesem Tag erließ der Kronrat des Königs ein Dekret, in dem er verhängte, dass der Preis für die Aktien der Compagnie des Indes an der Börse in Paris fixiert wurde auf 9000 Livres. Und damit war schlagartig jede Fantasie aus der Kursentwicklung raus und schlagartig wollten Hunderte und Tausende von Spekulanten in der Rue Quincampoix bzw. im Büro d'Achat von John Law ihre Aktie loswerden. Wie konnte der Kronrat das nur tun? Mein System hat doch funktioniert. Alles kam so, wie ich es vorausgesagt habe. Ihren Wohlstand haben die Franzosen mir zu verdanken. Sie wollten einfach nicht verstehen, was ich hat. Tatsächlich gibt es wirklich nur einen, der versteht, was in Frankreich mit der Banque Royale und mit der Mississippi-Gesellschaft geschieht. John Law. Am 21. Mai 1720 ordnet er an, die Banknoten um die Hälfte abzuwerten. Außerdem greift Law zu ungewöhnlichen Marketinginstrumenten, wirbt um neues Vertrauen für die Mississippi Company. Denn Louisiana erfüllt bei weitem nicht die hohen Erwartungen. Es gibt in dieser Kolonie kein Gold, kein Silber. Es gibt Krankheiten, es gibt Mücken, Moore, Indianerüberfälle und Spanier und Engländer. Es ist ein Albtraum, sondergleichen. Das Einzige, was sie finden, ist eine schwarze, ölige Masse, also Erdöl. Aber damit können sie zu jener Zeit noch nichts anfangen. Bettler und Huren bewaffnet er mit Schaufeln und Hacken. Ein Zug von Taugenichtsen auf den Straßen von Paris mit der Botschaft: Jetzt geht aber die Ausbeutung der Goldvorhaben in Amerika los. Als die Spekulanten ankamen und massenhaft Aktien der Compagnie des Saints anboten, sah er sich gezwungen, diese Aktien selber in seinem eigenen Einkaufsbüro zurückzukaufen. Das heißt, er hat dann natürlich Noten der Bank ausgegeben und damit Aktien zurückgekauft, hat also ein eigenes Aktienrückkaufprogramm begonnen, das in den Monaten April und Mai 1720 gigantische Ausmaße annahm. Er war am Ende gezwungen, nach vorläufigen Berechnungen etwa 30% aller emittierten Aktien zurückzukaufen. Er verbietet den Goldbesitz. Das machen Regierungen immer wieder, damit die Leute ihre Vermögen nicht in sichere Werte retten können. Aber das interessiert die Leute nicht. Sie kaufen dann heilige Gegenstände wie goldene Kruzifixe, denn die hat John Law vergessen in seinem Verbot. Und das ist ein Katz-und-Maus-Spiel. John Law verbietet immer mehr und die Leute suchen immer wieder nach Auswegen. Als dann natürlich die Geldnoten nicht mehr umtauschbar waren, da wurde John Law mit einem Schlage vom Genie zum Bösewicht. Und er suchte auch in der Wohnung bzw. im Palast des Regenten Zuflucht, konnte sich nur noch inkognito oder mit einer starken Garde eskortiert durch die Straßen bewegen, weil er sicherlich sonst zu Schaden gekommen wäre. Die Bevölkerung begreift die Abwertung der Papiernoten als Raub. Vor der Banque Royale bilden sich lange Schlangen. Die Menge will ihr Gold und Silber zurück. Am 17. Juli 1720 werden im Chaos vor der Bank 15 Menschen zu Tode getrampelt. Ja, da bekommt es der Monsieur Law mit der Angst zu tun. Eine Frau, die aussah wie seine teure Madame Nolly oder Knollys, qu'est-ce que j'en sais, soll der Mob sogar in einen Ententeich geworfen haben, um sie zu ertränken. Unter diesen Umständen führt er doch ein behagliches Exil. Naja. Wir werden uns bald selbst ein Bild davon machen. John Law wurde verantwortlich erklärt. Er war ja der Meister des von ihm selbst entwickelten Systems. Es stellte sich ja auch bald heraus, dass niemand außer ihm das ganze System noch managen oder retten konnte. Und deshalb schickte man ihn zunächst in Zwangshaft in seinem Haus und später jagte man ihn aus dem Land. Ein Vorwand. Ich soll heimlich Gelder außer Landes geschafft haben, wie ein Lump. Mein Gold haben sie mir genommen und noch viel schlimmer. Catherine und Kate erlaubten sie nicht, mir zu folgen. Nur William teilt mein Schicksal. Was zur Verzweiflung mich beängstigen konnte, zwecklose Kraft unbändiger Elemente. Da wagt mein Geist, sich selbst zu überfliegen. Hier möchte ich kämpfen, dies möchte ich besiegen. Noch einmal Faust 2. John Law verlässt Frankreich im Dezember 1720. Seine erste Station im Exil ist Brüssel, wo er trotz knapper Geldmittel im Theater eine Loge erwirbt. Es wird berichtet, er sei wie der Messias empfangen worden, obwohl auch dort jeder um das Platzen der Mississippi-Blase wusste. Die Mississippi-Bubble zeigt eigentlich sehr schön den Standardablauf einer Finanzblase. Zuerst gibt es eine tatsächliche Innovation oder irgendetwas, was tatsächlich begründet wird. Die Wirtschaft oder bestimmte Bereiche kommen in Schwung, es wird immer mehr investiert. Der beschriebene Herdentrieb. Irgendwann kippt das, es geht in eine Euphoriephase über, die Blase nährt die Blase, es gibt eine reine Spekulationsphase, dann kippt es wieder, dann merkt nämlich der Erste, dass es so nicht sein kann und dann gibt es die Panik. Viele, wenn sie eine Blase beobachten, sagen, da springe ich auch noch rein, da mache ich mit, das dehnt sich noch aus, da kann ich mein Geld noch verdoppeln. Wir dürfen nicht vergessen, in die Blase kommt nicht das Geld von Bankern oder was, in Blasen kommt das Geld von Anlegern. Heute von Millionen und Abermillionen Anlegern. Wir haben so viel Wohlstand auf der Welt, so viel Geld ist da, das sucht Anlage. Die wollen alle eine hochrentierliche Anlage oder möglichst eine höchstrentierliche Anlage und rennen deswegen allem hinterher. Lässt sich derlei vermeiden? Nein, findet der Würzburger Wirtschaftsweise Peter Bofinger. Spekulative Entwicklungen sind sicher ein Bestandteil eines Finanzsystems. Ich glaube nicht, dass man sie vermeiden kann und man muss sie auch nicht zwingend vermeiden. Sie kommen daher, dass eben gerade an den Finanzmärkten die Menschen sehr, sehr kurzfristig denken, dass bei Spekulationen eben auch nicht entscheidend ist, wie ich persönlich bestimmte Objekte einschätze, sondern wie andere diese Objekte einschätzen. Denn Spekulation bedeutet ja, dass ich einen Gegenstand kaufe, nur um ihn weiter zu verkaufen. Moralisch ist das dann durchaus gerechtfertigt, wenn die Spekulanten dann auch verlieren. Nicht? Dann sollen die verlieren, wenn sie spekuliert haben. Der Wirtschaftsprofessor Paul G. Schmidt sieht in John Law eher den Visionär als den Scharlatan. John Law hat mit seinem System in Frankreich trotz des Scheiterns gewaltige Veränderungen bewirkt. Sowohl in der Gesellschaft, wie in der Wissenschaft, wie auch in der Politik. Also Law hat mit seinem System die Aktien im Grunde genommen für das Volk entdeckt und salonfähig gemacht. John Law hat zum ersten Mal das Papiergeld in einer modernen Wirtschaft eingeführt. John Law hatte die Idee einer Bank, die den Umlauf an Geld kontrolliert, seine Banque Générale. Heute haben wir Zentralbanken. Ja. Von daher hat er den Weg bereitet für unser ganzes modernes Geld- und Finanzsystem. Das Leben eines der größten Protagonisten der Geldgeschichte endet in Venedig. Zuvor bekommt er allerdings Besuch. Baron de Montesquieu erscheint im September 1728. Vermutlich, um im Namen Frankreichs herauszufinden, ob Law noch französisches Eigentum besitzt. Montesquieu? Sie haben mir gerade noch gefehlt. Monsieur Law? Sollten Sie etwa meinetwegen nach Venedig geeilt sein oder aus Lust am Reisen? Oh, lassen Sie es gut sein. Nun gut. Ich will Ihnen erzählen, wie es wirklich war. Sie erstaunen mich, mein Herr. Denn Sie machen alle Bonheur wahrhaftig den Eindruck, als würden Sie an Ihr Projekt glauben. Das Geld als solches scheint Sie veritablement gar nicht zu interessieren. Venedig, Montag, der 21. März 1729. John Law stirbt in der Anwesenheit seines Sohnes an den Folgen einer Lungenentzündung. John Law, erster Investmentbanker oder Glücksritter. Ein Feature von Stefan Jäger mit Marita Knipper. Dass ich das größte Werk vollende, genügt ein Geist für 1000 Hände. Es sprachen Isis Krüger, Thomas Anzenhofer und Bernd Rehäuser. Technische Realisation Gero Witschig und Steffen Jahn. Regieassistenz Nadja Kokoli-Marx. Regie Christoph Pragua. Redaktion Marita Knipper. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2012. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.